Außenminister Dietrich Genscher, erster Befürworter eines solchen Treffens, ist heute mehr oder weniger überraschend in die Vereinigten Staaten gereist. Dort hat im Kongress eine intensive Debatte über das Engagement der USA in Europa begonnen. Nicht zuletzt deshalb, weil Präsident George Bush in seiner Ansprache zur Lage der Nation umfassende Vorschläge für eine Truppenreduzierung der Großmächte in Europa unterbreitet hat. Die Rede des Präsidenten, circa ein Jahr nach Amtsantritt, dokumentiert und analysiert Joachim Lenz. Die tatsächlichen Entwicklungen hatten dem amerikanischen Präsidenten und seiner konventionellen Abrüstungsinitiative davonzulaufen begonnen. Im vergangenen Frühjahr hatte George Bush die NATO-Vorschläge für die Wiener Verhandlungen inspiriert. Beider Supermächte, europäische Kampftruppen des Heeres und der Luftwaffe, sollten auf eine Obergrenze von 275.000 Mann limitiert werden. Für Moskau, das außerhalb sowjetischen Territoriums an die 600.000 Soldaten in Staaten des Warschauer Pakts, in Ungarn, der CSSR, Polen und vor allem der DDR stationiert hat, hätte die Akzeptanz und Implementierung dieses Wegs zu einem neuen europäischen konventionellen Gleichgewicht den Abzug von über 300.000 Soldaten bedingt. Für Washington mit seinen weit geringeren Truppen in Europa wäre dies einer Reduzierung um 30.000 Mann gleichgekommen. Die turbulenten Entwicklungen in den Staaten des Warschauer Pakts seither, die demokratisch-emanzipatorische Revolution, die begonnene Herauslösung aus kommunistischer und sowjetischer Beherrschung, hatten Bushs Ansatz aber von einem ursprünglich vorwärtsweisenden zu einem retardierenden Element werden lassen. Eine von den USA und der NATO sanktionierte sowjetische Truppenpräsenz von 275.000 Mann auf den Territorien von Warschauer Paktstaaten war nicht länger vereinbar mit den Wünschen, die aus Prag, Budapest und Warschau an Moskau gerichtet wurden. Den Wünschen nach Abzug der sowjetischen Streitkräfte. Washingtons europäische Verbündete begannen wieder unruhig zu werden und daheim verlangte der Kongress immer unverblümter nach einer Friedensdividende für Amerika, nach Kürzungen im Verteidigungshaushalt angesichts abnehmender Bedrohung und Kriegsgefahr. Diese Friedensdividende, deren Befürworter zerstritten sind, ob sie denn zur Konsolidierung der Staatsfinanzen, zur Befriedigung sozialer Wünsche oder zur Reparatur der amerikanischen Infrastruktur zu verwenden wäre, hatte Präsident Bush zu Wochenbeginn in seinem Haushaltsentwurf verweigert. Weil es obendrein ein Haushalt war, wie alle Präsidentenhaushalte des vergangenen Jahrzehnts, voller Tricks, um den tatsächlichen Umfang amerikanischer Staatsschulden geringer erscheinen zu lassen, hatte Bush dafür allgemein schlechte Zensuren bekommen. In seiner Botschaft zur Lage der Nation, einer Botschaft, die dem Präsidenten der USA in jedem Januar von der Verfassung abverlangt wird, verwandte George Bush zwei Dreiviertel seiner gut halbstündigen Rede auf den Versuch, ein heiles, drogenfreies, wettbewerbsfähiges, prosperierendes, sparsames, hochgebildetes und seinen Minderheiten gegenüber hochherziges Amerika schon für die Jahrtausendwende heraufzubeschwören, also für das Ende seiner zweiten Amtsperiode. Aber die elektrisierenden Passagen seiner Rede betrafen diesmal die Außenpolitik, ein für Washington ungewöhnlicher Vorgang. 35 Mal wurde Bush vom Beifall unterbrochen, aber von ihren Sitzen erhoben sich die Abgeordneten, als ihr Präsident in seiner ersten Botschaft zur Lage der Nation, nachdem er auf ein Jahr im Amt zurückblicken konnte, über die Nation und über die Welt und über den Wandel sprach. There are singular moments in history, dates that divide all that goes before from all that comes after. And many of us in this chamber have lived much of our lives in world. Es gibt ganz besondere Augenblicke in der Geschichte, Augenblicke, die eine Trennung markieren zwischen allem, was war und allem, was sein wird. Viele von uns in diesem Raum haben einen Großteil ihres Lebens in einer Welt gelebt, deren Grundzüge 1945 festgelegt wurden. Jenes Jahr bestimmte die Gestalt von Nationen, das Tempo des Fortschritts und die Frage von Freiheit oder Unterdrückung für Millionen von Menschen weltweit. 1945 lieferte der Nachkriegsära den Bezugspunkt. Wir haben uns auf ihn verlassen, wenn wir uns selbst verstehen wollten. Das war unsere Welt bis jetzt. Die Ereignisse des vergangenen Jahres, die Revolution von 1989, waren eine Kettenreaktion. Der verblüffende Wandel markiert den Beginn einer neuen Ära. Denken wir zurück, nur 12 Monate an die Welt, die uns vertraut war, als 1989 begann. Vor einem Jahr lebten die Bürger Panamas in Angst unter der Knute eines Diktators. Heute ist die Demokratie wiederhergestellt. Panama ist frei. Amerikas Operation Gerechte Sache hat ihren Zweck erfüllt. Die Zahl unserer Truppen in Panama ist fast wieder so niedrig wie vor der Operation. Und ich gebe bekannt, dass die zusätzlichen amerikanischen Truppen, die tapferen Männer und Frauen unserer Armee, die diesen Einsatz zum Erfolg gemacht haben, noch vor Ende Februar wieder zu Hause sein werden. Vor einem Jahr erklärte in Polen Lech Wałęsa, dass er bereit sei, einen Dialog mit den kommunistischen Führern des Landes zu eröffnen. Heute, die Zukunft eines freien Polen in den Händen haltend, bilden Mitglieder der Solidarität die polnische Regierung. Vor einem Jahr schmachtete Václav Havel, der Freiheitsdichter, als Gefangener in Prag. Heute ist dieser Havel Präsident der CSSR. Und vor einem Jahr erklärte Erich Honecker, die Geschichte sei auf seiner Seite. Er sah die Berliner Mauer noch 100 Jahre stehen. Heute ist diese Mauer ein Stück Vergangenheit. Sehen wir einmal ab von Bushs Obsession mit Panama. Bemerkenswertes getan hat sich in diesem Jahr auch in Amerika, in der öffentlichen Meinung, im Weißen Haus. Den Wandel in Europa hatte George Bushs Mannschaft vor 12 Monaten noch mit ungläubigen Augen und voller Distanz betrachtet. Gorbatschow war als Schaumschläger abgetan worden, als Drugstore-Cowboy, vor dessen marktschreierischem Werben um Abrüstung und Neugestaltung der internationalen Beziehungen Washington nur warnen konnte. Monatelang hatte das Weiße Haus alle Rüstungskontrollverhandlungen inklusive der von Reagans Team in Genf erzielten Durchbrüche bei den START-Verhandlungen zur strategischen Rüstungskontrolle abgeblockt mit dem Hinweis, der neue Präsident und sein Team bedürften einer Periode bedächtiger Bestandsaufnahme des Ost-West-Verhältnisses. Dann aber beim Brüsseler NATO-Jubiläum im Mai vergangenen Jahres, als Washingtons Unbeweglichkeit das Bündnis in die Krise zu treiben drohte, wartete Bush mit jenen damals erlösenden Abrüstungsvorschlägen auf, die nunmehr nach einem Jahr Präsidentschaft für das NATO-Bündnis und für den Ost-West-Dialog erneut zur Fußfessel zu werden drohten. Im Dezember noch, nach dem Malta-Gipfel mit Gorbatschow, hatte Bush jede weitergehende konventionelle Abrüstungsidee von sich gewiesen, solange nicht ein Vertrag über seine Brüsseler Vorschläge unterzeichnet sei. Nun aber, nachdem nicht nur die Verbündeten, sondern daheim der einflussreiche Vorsitzende des Senats Streitkräfteausschusses Sam Nunn und James Schlesinger, Pentagon-Chef unter den republikanischen Präsidenten Nixon und Ford, öffentlich für weitergehende Truppenreduzierungen der Supermächte in Europa sich eingesetzt hatten, war Bush ein seiner Natur nach bedachtsamer Politiker, der ungern vom Gewohnten ablässt, unter öffentlichem Druck wiederum bereit, seine Positionen unausweichlichen Gegebenheiten doch anzupassen. Doch er ließ in seiner Rede zunächst erkennen, dass Jahrzehnte erfolgreicher amerikanischer Politik eher für eine Fortsetzung des Kurses sprechen. Nearly 40 years ago in his last address to the Congress, President Harry Truman predicted such a time would. Schon vor nahezu 40 Jahren sagte Präsident Truman, insofern unsere Welt stärker, einiger und anziehender wird für Männer und Frauen auf beiden Seiten des Eisernen Vorhangs, wird auch der Tag des Wandels in der kommunistischen Welt unausweichlich kommen. Dieser Wandel findet heute statt. Amerika und seine Verbündeten haben 40 Jahre lang den Kommunismus in Schach und die Demokratie am Leben erhalten. Jetzt, da der Kommunismus sich auflöst, gilt es, die Ausbreitung der Demokratie zu sichern. And today, with communism crumbling, our aim must be to ensure democracy's advance. Washington war der Wandel in Moskau, selbst als er schon als echt und in vieler Hinsicht vorteilhaft eingeschätzt und begrüßt wurde, dennoch lange Zeit zugleich Grund zur Sorge gewesen. Beinhaltet Wandel, zumal rascher Wandel, doch auch das Risiko des Kontrollverlustes. Lawrence Eagleburger, der stellvertretende Außenminister, hatte dieser Erkenntnis beredte Worte verliehen. Selbstverständlich hatte Eagleburger dabei nicht stellvertretend für seinen Präsidenten dem Verlust des Status quo in Europa, des Ordnungsbildenden, nachgeweint. Er war lediglich erschauert, stellvertretend für seinen Präsidenten angesichts der darob sich abzeichnenden Unwägbarkeiten. Dieses Erschauern kennzeichnet heute vor allem Washingtons Haltung zur deutschen Frage. Präsident Bush in seiner Botschaft zur Lage der Nation erwähnte die deutsche Einheit nicht explizit, aber er sprach von Amerikas Verpflichtung gegenüber einem ganzen und freien Europa. It's time to offer our hand to the emerging democracies of Eastern Europe. Die Zeit ist gekommen, den heranwachsenden Demokratien Osteuropas die Hand zu bieten, auch dass der allzu lang geteilte Kontinent seine Zukunft in Einheit und frei sieht. Es ist Zeit für eine neue Beziehung zur Sowjetunion, zur Förderung des dortigen friedlichen inneren Wandels hin zu Demokratie und wirtschaftlicher Entfaltung. Dies ist eine Periode großen Übergangs, großer Hoffnung, aber auch großer Ungewissheit. Wir sehen die sowjetische Bedrohung schwinden in Europa, aber die Modernisierung strategischer Sowjetwaffen hält an. Also müssen wir auf diesem Gebiet und bei den SDI-Weltraumwaffen weitermachen. Bei der konventionellen Abrüstung aber ist die Zeit reif für angemessene Streitkräftebegrenzung in Europa, für ein schlüssiges Verteidigungsprogramm, das Amerika die Rolle des Katalysators friedlichen Wandels sichert. Ich habe die NATO-Führung konsultiert und mit Präsident Gorbatschow gesprochen. Ich bin mit den Verbündeten einig, amerikanische Militärpräsenz in Europa ist unverzichtbar und nicht bloß bedingt durch militärische Präsenz der Sowjets in Osteuropa. Die Truppenstärken aber können vermindert werden. Darum möchte ich einen bedeutenden neuen Schritt verkünden zu einer weiteren Reduzierung amerikanischer und sowjetischer Streitkräfte in Zentral- und Osteuropa auf jeweils 195.000 Mann. Diese Zahl widerspiegelt den Rat unserer Militärs. Sie schützt amerikanische und europäische Interessen und bewahrt die NATO-Strategie. Unser Ziel ist jetzt ein rascher Abschluss konventioneller, chemischer und strategischer Rüstungskontrollverhandlungen. Die Zeit ist reif. Bushs Initiative unter innen- und außenpolitischem Druck zustande gekommen, die sowjetischen und amerikanischen Truppen in Zentraleuropa auf eine jeweilige Höchstzahl von 195.000 Mann zu begrenzen, wurde vom Kongress spontan und heftig bejubelt. Da die außerhalb dieser Region Zentraleuropa befindlichen 30.000 amerikanischen Soldaten in Großbritannien, Italien, Griechenland und der Türkei von dieser Limitierung nicht erfasst sind, könnte bei einer Annahme und Implementierung des Bush-Vorschlags in den Wiener Verhandlungen eine Obergrenze von 195.000 Sowjetsoldaten im nicht-europäischen Europa und von 225.000 US-Soldaten auf westeuropäischen NATO-Territorien verbleiben. Zugleich würde die Bush-Initiative die zentraleuropäischen Truppen beider Supermächte in Höhe von jeweils 195.000 Mann nahezu ausschließlich auf deutschem Boden stationieren. Die amerikanischen Kampftruppen in Zentraleuropa werden in der Bundesrepublik Deutschland stationiert. Die sowjetischen Truppen im östlich-zentraleuropäischen Gegenüber fänden nur noch Bleibe in der DDR, sofern und sobald Moskau dem Budapester, Prager und Warschauer Wunsch nach sowjetischem Truppenabzug entspricht. Bushs Initiative bewirkt insofern aufgrund der absehbaren Gegebenheiten eine künftige Singularisierung deutschen Territoriums als zentraleuropäischer Herberge für Supermachttruppen. Die vom amerikanischen Präsidenten erwähnten Truppenlimits für den Raum Zentraleuropa werden identisch mit Truppenlimits auf dem Boden der DDR und der Bundesrepublik Deutschland. Washington will, auch wenn Moskau später einmal diese seine Truppen in der DDR verringern oder abziehen sollte, die amerikanischen Truppen auf dem Boden der Bundesrepublik unvermindert bei der von Bush vorgeschlagenen Obergrenze von 195.000 Mann belassen. Denn nach Ansicht des Weißen Hauses stellt eine solche künftige Obergrenze zugleich das Streitkräfteminimum dar, ohne dass Washington seine europäischen Interessen nicht wahren, sowie die NATO-Strategie der Vorneverteidigung und der flexiblen Antwort nicht garantieren kann. Auf absehbare Zeit. Wie weit allerdings der Begriff absehbare Zeit in die Zukunft reicht, dies ist, so das Weiße Haus, angesichts des Tempos der gegenwärtigen Entwicklungen derzeit nicht absehbar. Schon deshalb warnte der amerikanische Präsident seine Landsleute davor, allzu rasch die Ernte des neuen Friedens in Gestalt frei werdender Mittel aus dem Verteidigungshaushalt einfahren zu können. Still, we must recognize an unfortunate fact. In many regions of the world tonight, the reality is conflict. Wir müssen uns darüber klar sein, in vielen Teilen der Welt ist die Wirklichkeit Konflikt, nicht Frieden. Feindschaften und Interessengegensätze dauern an. Die Sache des Friedens muss gefördert werden durch ein Amerika, das stark und sicher genug ist, seine Interessen und seine Ideale verteidigen zu können. Diese Vorstellung Amerikas hat 4 Jahrzehnte lang der Revolution des Jahres 89 das Leben eingehaucht. Amerika muss stark sein, will es weiter Inspiration, Motor und Beschützer der Freiheit sein. Das ist die Botschaft von George Bush. Die Botschaft gilt den Wählern in Amerika, die ihn mit einer Zustimmungsrate von 80% auf ein nie dagewesenes Popularitätsplateau hieven. Sie sollen nicht zweifeln daran, dass es weiter gilt, Opfer zu bringen. Opfer für die Modernisierung von Amerikas nuklearen Abschreckungswaffen, Opfer für die Entwicklung von Amerikas Waffen im Weltraum, die, so Pentagon-Chef Cheney, künftig vor allem gegen aggressive Kleinstaaten des Nahen Ostens Schutz bieten sollen. George Bush, der Präsident, der bei seinem Amtsantritt vielen Amerikanern als Wimp vorkam, als schwächliches Herrchen, gilt spätestens nach dem bejubelten Sieg in Panama als ganzer Kerl, selbst wenn er immer noch den Tonfall eines Softies hat. Großvater sei er nunmehr zum 12. Mal geworden, schloss Bush seine Rede. Die Generation der Enkel stelle die Zukunft der Freiheit dar. Darum habe er eine Botschaft an die Eltern dieser Kinder. And parents, your children look to you for direction and guidance. Eltern, eure Kinder erwarten Führung und Orientierung. Lasst sie wissen, was Glauben und Familie bedeuten. Und dass wir eine Nation sind unter Gott. Lehrt sie, dass Freiheit das höchste Gut ist, das sie empfangen können. Und Hilfe das Größte, das sie geben können. Is helping others. Knüpft wird. Friedlicher Wandel, Westintegration und Bindungen an demokratischen Werte. Raus also aus dem Warschauer Pakt, weg mit dieser nationalen Volksarmee und dann mit dem wiedervereinigten Deutschland hinein in die NATO, hinein ins westliche Militärbündnis. Im Prinzip ja, so die Überzeugung des Bonner Verteidigungsministers, aber doch mit Einschränkungen. Ich glaube in der Tat, dass auch ein deutscher Bundesstaat im Atlantischen Bündnis bleiben sollte. Aber natürlich gibt es hier einige Fragen. Erstens, wenn wir so große Fortschritte in Europa erzielen, kann die NATO ihre Struktur verändern? Zweitens, wir müssen darüber nachdenken, wie wir eine Mitgliedschaft im Atlantischen Bündnis verbinden können mit der Anerkennung legitimer Sicherheitsinteressen der Sowjetunion. Die Zeit drängt. Auch ohne formelles Abrüstungsabkommen verändert sich die NATO bereits. Selbst die Amerikaner rüsten ab. Diese Basis in Zweibrücken wird geschlossen. In Bonn formt sich eine große Koalition der Parteien, die sich in einem einig ist. Neutralität, nein danke. Auch ein wiedervereinigtes Deutschland bleibt in der NATO. Wir sind keine Weltmacht. Wir haben keine atomaren Waffen. Wir sind nur eine Mittelmacht. Wir sind auf das Bündnis angewiesen. Auch die anderen Mittelmächte und Kleinstaaten in Europa sind es. Und deswegen halten wir am Bündnis fest. Die Parteien sind erkennbar auf dem Weg zur Wiedervereinigung, sind dabei, Bonn hinter sich zu lassen, die kleine Stadt am Rhein aufzugeben. Aber auch dann, wenn ein gesamtdeutsches Parlament wieder einmal hier tagen sollte, soll auf die Westbindung auf keinen Fall verzichtet werden. Gerade dann aber, das ist allen klar, müssen die Interessen der Sowjetunion berücksichtigt werden. Deutschland in der NATO ja, aber... Wir sind bereit, alle militärischen Konzessionen an die Sowjetunion zu machen, die einigermaßen vernünftig sind. Zum Beispiel? Man könnte sich vorstellen, dass keine ausländischen Truppen in der DDR stationiert werden oder dass die deutschen Truppen der Höhe nach, der Zahl nach begrenzt werden, dass gewisse Waffensysteme ausgeschlossen werden. Das ist alles möglich. Die NATO, so das Bonner Ziel, soll ihre militärische Bedeutung vermindern, dafür aber stärker ein politisches Steuerungsbündnis werden. Auch in der SPD-Opposition gibt es eine klare Absage an eine deutsche Neutralität. Nach unserer Auffassung kann es in diesem Stadium, Übergang von der Konföderation zum Bundesstaat, nicht um eine deutsche Neutralität zwischen fortbestehenden Bündnissen oder gar Blöcken und damit um einen deutschen Sonderweg gehen, sondern nur um die Einbettung Deutschlands in eine gesamteuropäische Friedensordnung. So sieht es auch Außenminister Genscher, der heute zwischen zwei Reisen mal kurz in Bonn beim Kanzler vorsprach, um gleich weiter nach Washington zu fliegen. Er bastelt bereits an einer neuen politischen Friedensordnung, deren Konturen allerdings noch unscharf sind. Wir haben klargemacht, dass wir es für wichtig halten, dass die Bündnisse zur Abrüstung beitragen und dass wir als Mitglied des westlichen Bündnisses an diesem Abrüstungsprozess teilhaben. Ich glaube, dass viele Fragen zu diesem Thema zu statisch gestellt werden, weil wir uns im Augenblick in einem Prozess der Umgestaltung der Bündnisse befinden und vor allen Dingen in einem Prozess, in dem die Bündnisse von der Konfrontation zur Kooperation übergehen und wir gesamteuropäische Sicherheitsstrukturen schaffen. Die Bundeswehr jedenfalls übt schon für den neuen Ernstfall, wenn nämlich kräftig abgerüstet wird und die Militärblöcke an Bedeutung verlieren. Diese Offiziere sollen in Russland die Abrüstung überwachen. Als erstes lernen sie, wie man den Namen des Chefabrüsters dort richtig ausspricht. Michail. Und bitte nicht Gorbatschow, wie müsste man im deutschen Fernsehen sagen, sondern Gorbatschow. Dieser Michail Gorbatschow hat Hans Modrow zwar grünes Licht für dessen Version des Deutschlandplanes gegeben, aber diese Lektion hat in Bonn niemand mehr so richtig ernst genommen. Hat es, Herr Brandt, überhaupt noch Sinn, mit Modrow und vor den DDR-Wahlen über dessen Bedingungen für eine staatliche Vereinigung zu reden oder gar zu verhandeln? Gewiss, Herr Modrow weiß selbst, dass Wahlen kommen und eine neue Regierung kommt. Aber er war gerade in Moskau. Das macht dies noch gewichtiger, als es sonst wäre, was er gesagt hat. Deshalb bin ich dafür, dass man die Tagesordnung bespricht, die Probleme auflistet. Die eigentlichen Verhandlungen kommen nach dem 18. März. Erübrigt sich Modrows Forderung nach militärischer Neutralität vielleicht doch durch die atemberaubende Eigendynamik in der deutschen Entwicklung? Das glaube ich nicht. Ich halte Neutralität für einen ganz wenig hilfreichen Ausdruck, denn das erweckt den Eindruck, als wolle man sich von etwas zurückziehen. Wir müssen aber in was Neues hinein, dabei die Freundschaften bewahren, nicht uns irgendwo abmelden, sondern, wenn es geht, uns an die Spitze derer stellen, die Konfrontation überwinden und ein neues System zur Sicherung des europäischen Friedens begründen wollen. Von diesem europäischen Rahmen, den Sie gerade ansprechen, für die Vereinigung, ist nun stets die Rede. Wie und in welcher Organisation, Herr Brandt, soll sich die Umwandlung der beiden Militärblöcke vollziehen? Das wird nicht an einer Stelle allein geschehen. Es geschieht zwischen den beiden Weltmächten. Es geschieht in Wien, wo es um die Reduzierung der Truppen geht. Und es wird geschehen beim neuen Gipfel der KSZE, also des Helsinki-Prozesses. Wie das dann irgendwo und wann es eingebunden wird, weiß ich auch nicht. Es wird an mehreren Stellen geschehen müssen. Die deutsche Sache, so Ihre eigenen Worte, sei gelaufen. In welchem Zeitrahmen denn eigentlich? Das weiß ich nicht. Ich glaube, dass der größere Teil der 90er Jahre dadurch in Anspruch genommen sein wird. Und ich bin sehr darauf aus, dass wir jetzt nicht alles nur abstellen auf die Konstruktionen, Vertragsgemeinschaft, Konferenz, was weiß ich, sondern dass wir uns jetzt konzentrieren, vor allem auf die praktischen Dinge, noch in diesem Jahr und im nächsten Jahr. Was geschieht mit der Wirtschaft, was mit der Währung, was auf anderen Gebieten? Denn dies allein kann den Landsleuten drüben die Zuversicht vermitteln, dass es wirklich lohnt, da zu bleiben. Das Gespräch haben wir heute Abend aufgezeichnet. Übrigens, im Januar kamen rund 58.000 DDR-Übersiedler zu uns, täglich ungefähr 2.000. Gesucht wird, ein wenig hektisch schon, das bürgerliche Lager in der DDR, ein konservatives Bündnis. Der Wahltag rückt näher und die CDU hierzulande hat das, was sie unter Mitte versteht, drüben noch immer nicht gefunden. Beim ersten Anlauf blieb Helmut Kohl stecken. Ost-CDU und demokratischer Aufbruch ließen sich nicht zusammenkoppeln. Nun versucht der CDU-Vorsitzende es erneut. Klaus Altmann berichtet. CDU-Chef Helmut Kohl hatte sich im Gästehaus der Bundesregierung in West-Berlin regelrecht verschanzt. Vom stundenlangen Ringen um ein Wahlbündnis der liberal-konservativen Formationen in der DDR sollte nichts nach außen dringen. Haupthindernis: Lothar de Maizières halbgewendete CDU-Ost ist bei den neuen Kräften nicht erwünscht. Ohne sie jedoch, so fürchtet die CDU-West, bleibt der bürgerliche Block zersplittert, die Bonner Unterstützung ebenfalls. Das ist einer kleinen Bonner Studenteninitiative egal. Seit dieser Woche sammelt sie für alle neuen Parteien und Gruppen in der DDR, was für Büro und Wahlkampf nötig ist. Eine ganze Lastwagenladung voll ausrangierter Schreibmaschinen und Kopierer nebst Papier kommt auf die Schnelle zusammen. Jeder Tag Wartezeit, erklärt man den Journalisten, ist ein verlorener Tag. Vor Minister Blüm baten wir die Vizepräsidentin des Deutschen Bundestages, Annemarie Renger, um ihre Schirmherrschaft. Frau Renger begrüßt unsere Initiative, will sich aber ganz der SPD der DDR widmen. Genau das ist es, was auch den CDU-Vorsitzenden zu Eile treibt. Am Tag nach der verlorenen Saarwahl bläst er zur Offensive in der DDR. Das Tempo, mit dem die Sozialdemokraten dort an Boden gewinnen, lässt ihn Schlimmes ahnen. Für uns ist es wichtig, dass jetzt, auch vor diesem Wahltermin, eine Formation der Mitte entsteht, die stark und kräftig ist und die ein Gegengewicht gegen die sozialistischen Gruppen bildet. Die Bewerber um CDU-Unterstützung müssen allerdings zwei Bedingungen erfüllen. Ein klares Bekenntnis zu Einheit, Rechtsstaat und Marktwirtschaft sowie die Bereitschaft zum Zusammengehen. Im Visier sind da der demokratische Aufbruch, die Deutsche Forumspartei, die Deutsche Soziale Union und nun auch die Ost-CDU. Arbeitsteilung. Helmut Kohl will sich die Parteiführungen in der DDR vornehmen. Seinen Generalsekretär schickt er an die Basis. Im Goethehaus zu Weimar. Volker Rühe als Tourist. Wir sehen schon den Fehler Goethes. Er geht immer davon aus, dass es nur 6 Grundfarben gibt. Sie können nicht tun. Richtiges machen würden Sie. Volker Rühe lässt sich von Goethes Farbenlehre nicht beeindrucken. Er kennt jetzt nur noch 2 Farben, Rot und Schwarz, bestenfalls mit etwas blau-gelben Rändern. Reich wollen sie sein und frei wollen sie sein. Den Gastgebern von der CDU braucht der Generalsekretär aus Bonn die politische Farbenlehre nicht näher zu erläutern. Sie wollen nie wieder Sozialismus und warten ganz eindeutig auf die CDU. Erwarten würde ich, dass die CDU von Ihnen mit unserer CDU besser zusammenarbeiten wird in Zukunft. Richten Sie dem Helmut Kohl aus, er hat uns zu spät anerkannt als CDU, das würde uns Stimmen kosten. Zwischentöne sind beim demokratischen Aufbruch in der Augustinerkirche in Erfurt zu hören. Beifall brandet immer dann auf, wenn Rühe von Einheit spricht, von den Segnungen der Marktwirtschaft und vom Bundeskanzler, der Beistand verspricht. Aber wem? Da werden Skepsis, ja Misstrauen wach. Wenn Herr Rühe von uns fordert, eine Allianz mit der Ost-CDU zu machen, würde ich sagen, erleichtert er damit den Wahlkampf für die SPD, die es insofern einfach hat, dass sie sagen kann, guckt euch an, die machen mit diesen Wendehälsen gemeinsame Sache. Aber der Generalsekretär wiederholt überall und unermüdlich: Wir werden sie auch nicht mit der SPD alleine lassen. Weder in Thüringen noch in Sachsen noch anderswo. Das wäre nicht gut. In der Gegnerschaft zur SPD sind sich alle wiederum einig. In Thüringen kam heute eine Aktionsgemeinschaft der bürgerlichen Gruppen mit der Ost-CDU zustande, den demokratischen Aufbruch eingeschlossen. In Berlin noch nicht. Hier muss der Kanzler und CDU-Parteichef wohl noch nachbessern. Sein Vertrauter beim demokratischen Aufbruch, der Vorsitzende Wolfgang Schnur, konnte sich in seinem Parteivorstand nicht durchsetzen. Die Ost-CDU bleibt unerwünscht. Aber das soll nicht das letzte Wort gewesen sein. Und die anderen Gruppen warten. Am Montag fliegt Helmut Kohl wieder nach Berlin. Er ist seiner Sache sicher. Ziemlich sicher. Die CDU auf Partnersuche. Ein Kommentar von Jürgen Engert vom Sender Freies Berlin. Was haben Erich Honecker und die CDU-CSU gemeinsam? Sie haben ein Sprichwort Gorbatschows nicht beherzigt. Wer zu spät kommt, den bestraft das Leben. Der Wahlkampf in der DDR ist bereits in vollem Gang. Bis zur Stimmabgabe am 18. März sind es nur noch wenige Wochen hin. Aber was tun die Unionsparteien? Sie kommen auf den Bahnsteig gehetzt. Und was sehen Sie dort? Die roten Rücklichter eines davonfahrenden Zuges. Mit einem fröhlich winkenden und ein bisschen spöttisch lächelnden Willy Brandt als Lokomotivführer. Die Sozialdemokraten haben längst ihren Partner gefunden, dem sie sagen, wo es lang zu gehen hat. Man mag es drehen und wenden, wie man will, man kann es auch bedauern. Dieser Wahlkampf in der DDR, diese Wahl am 18. März, sie sind die verlängerte Werkbank für den Wahlgang im Dezember in der Bundesrepublik. Ein Stück gesamtdeutscher Politik, hier wird zurechtgeschnitten. Deshalb ist es pure Heuchelei, wenn die SPD das Mühen von Helmut Kohl um eine Einheitsfront der Konservativen in der DDR als geschmacklos und schädlich beschimpft. Wer im Glashaus sitzt, sollte nicht mit Steinen werfen. Der Bundeskanzler und CDU-Vorsitzende hat nach langem Zögern und zahlreichen Pannen in seiner Partei die Sache selbst in die Hand genommen. Er merkt, es ist höchste Eisenbahn, damit die Sozialdemokraten in der DDR nicht durchmarschieren. Aber auch Kohl hat es gestern nicht geschafft, Ost-CDU, Demokratischen Aufbruch, Deutsche Forumpartei und Deutsche Soziale Union unter einen Hut und zu einem Wahlbündnis zu bringen. Neuer Anlauf am kommenden Montag. Für die Verspätung der Union und die daraus resultierenden Probleme gibt es Gründe. Und die sind zu benennen. Repräsentativ für das konservative Lager in der Bundesrepublik hatte sich die CDU-CSU von löblichen Ausnahmen abgesehen um das Innenleben der DDR nie gekümmert. Sie hatte es schlicht und einfach links liegen gelassen. Deshalb konnten die Rheinbündler auch nicht erkennen, dass es in der Ost-CDU viele gab und viele gibt, die unter einem totalitären Regime ein Stück geistiger Freiheit praktizierten, die sich mühten, gegen den Strom zu schwimmen, weit davon entfernt, schwarz lackierte SEDisten zu sein. Der neue CDU-Vorsitzende de Maizière als nur ein Beispiel. Wäre Kohl gut beraten gewesen, er hätte Berührungsängste nicht gehabt und mit seinem Prestige in der DDR die Ost-CDU von vornherein befördert. Nun bleibt ihm nur noch die Flickschusterei. So ist es eben. Wer zu spät kommt, den bestraft das Leben. Inhaltsreiches und gutes Gespräch bezeichnete Gregor Gysi, der Parteivorsitzende der SED-PDS, seine Unterredung mit Generalsekretär Michail Gorbatschow, in dessen Mittelpunkt neben aktuellen Parteiproblemen natürlich Fragen zur Deutschlandpolitik standen. Wie Ministerpräsident Hans Modrow, der erst vor 3 Tagen mit dem sowjetischen Staatsoberhaupt zusammengetroffen war, bestätigte auch Gysi, dass Gorbatschow mit Verständnis auf die Pläne zur Vereinigung der beiden deutschen Staaten reagiert habe. Nun gehe es darum, so Gysi, das Ganze in geordneten Bahnen zu vollziehen. Das Tempo und die Schrittfolgen, darüber sei er sich mit Gorbatschow einig gewesen, wären entscheidend. Eine sinnvolle Gestaltung dieses Prozesses könne nur so aussehen, dass an dessen Ende die Sicherheit verbürgt sei, von einem vereinten Deutschland gehe niemals mehr eine Kriegsgefahr aus. Zusammenwachsen statt zusammenwuchern lautet die Devise, so Gysi. Aufgrund der Geschichte komme dem deutschen Volke eine besondere Verantwortung zu. Einen Widerspruch zu der Initiative von Hans Modrow, die mit der Parteiführung der SED wohl nicht abgesprochen war, aber im Nachhinein vom Präsidium gestern gutgeheißen wurde, ließ Gysi nicht erkennen. Er bezeichnete es vielmehr als sinnvoll, dass die DDR durch ihren Ministerpräsidenten klargemacht habe, welche konkreten Schritte sie sich nun vorstelle zur Lösung einer Frage, die die Geschichte auf die Tagesordnung gesetzt habe. In der ersten Phase dieses Prozesses in der Vertragsgemeinschaft komme es darauf an, dass die eine Seite sich nicht in die Angelegenheiten der anderen einmische, sondern die Souveränität respektiere. Deutlich warnte Gysi davor, dass sich beide Länder selbst ein Tempo aufzwingen, das nicht notwendig sei. Politiker und Medien sollten ihren Einfluss geltend machen, dass die Prozesse in vernünftigen Bahnen verlaufen. Am Ende dieser ganzen Folge aber stehe nach Vorstellung der SED-PDS nicht nur ein neutrales, sondern ein entmilitarisiertes Deutschland. Mehrfach kritisierte Gysi die Vorstellung bestimmter Politiker aus der Bundesrepublik, einen Teil oder sogar das ganze vereinte Deutschland in der NATO zu belassen,